Kapitel 15. Weise Nutzung unserer inneren Stimme, um anderen zu dienen. Ich bin kein junger Mann mehr, voller Energie und Vitalität. Ich gebe mich gern der Meditation und dem Gebet hin. Es würde mir gefallen, im Schaukelstuhl zu sitzen, Tabletten und Pülverchen zu schlucken, mir sanfte Musik anzuhören und über die Dinge des Universums nachzudenken. Doch solche Aktivitäten bieten keine Herausforderung und leisten keinen Beitrag. Ich möchte auf den Beinen sein und etwas tun. Ich möchte jedem Tag mit Entschlossenheit und einem Zweck entgegentreten. Ich möchte jede wache Stunde nutzen, um andere zu ermutigen, um jene zu segnen, deren Last schwer ist, um den Glauben und die Stärke des Zeugnisses aufzubauen. Die Anwesenheit wunderbarer Menschen stimuliert das Adrenalin. Was mir Energie verleiht, ist der Ausdruck der Liebe in ihren Augen, sagte Gordon B. Hinckley, 92 Jahre. Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Dienst. Ich handelte und der Dienst war Freude, sagte Rabindranath Tagore. Ich bin überzeugt, dass es die gemeinsame Pflicht der Menschheit ist, nützliche Dienste zu leisten, und dass nur im läuternden Feuer des Opfers die Schlacke der Selbstsucht verzehrt und die Größe der menschlichen Seele freigesetzt wird, sagte John D. Rockefeller Jr. Der innere Antrieb, um erstens die innere Stimme zu finden und zweitens andere dazu zu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden, wird gespeist von einem einzigen großen, alles überspannenden Zweck, den Menschen zu dienen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Er ist zugleich das beste Mittel, um beides zu erreichen. Wenn wir keine Bedürfnisse anderer erfüllen, erweitern und entwickeln wir unsere Freiheit zu wählen nicht so, wie wir es sonst könnten. Wenn wir uns anderen schenken, wachsen wir auf der persönlichen Ebene mehr. Unsere Beziehungen werden besser und vertiefen sich. Wenn wir gemeinsam versuchen, unserer Familie, anderen Familien, einem Unternehmen oder einer Gemeinde zu dienen. Nelson Mandela schrieb: Zunächst, als Student, wollte ich nur Freiheit für mich selbst, die flüchtigen Freiheiten, nachts außer Haus bleiben zu können, zu lesen, was ich wollte und zu gehen, wohin mir der Sinn stand. Später dann, als junger Mann in Johannesburg, sehnte ich mich nach den grundlegenden, ehrenhaften Freiheiten, meine Möglichkeiten auszuschöpfen, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, zu heiraten und eine Familie zu gründen, der Freiheit, nicht in einem gesetzmäßigen Leben behindert zu werden. Doch dann erkannte ich allmählich, dass nicht nur ich nicht frei war, sondern dass auch meine Brüder und Schwestern nicht frei waren. Da wurde der Hunger nach meiner eigenen Freiheit zu dem größeren Hunger nach der Freiheit meines Volkes. Es war diese Sehnsucht nach der Freiheit meines Volkes, in Würde und Selbstachtung zu leben, die mein Leben beseelte, die einen erschreckten jungen Mann in einen Kühnen verwandelte, die einen gesetzestreuen Anwalt zu einem Kriminellen machte, die einen Ehemann, der seine Familie liebte, in einen Mann ohne Heim und Heimat verwandelte. Ich bin nicht tugendhafter oder selbstaufopfernder als der Mann neben mir. Doch ich erkannte, dass ich nicht einmal die ärmlichen, begrenzten Freiheiten, die mir gewährt wurden, genießen konnte, als ich sah, dass mein Volk nicht frei war. Organisationen werden gegründet, um Menschen zu dienen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist der einzige Grund für ihre Existenz. In seinem wunderbaren Essay »Die Institution als Diener« wendet Robert K. Greenleaf das Konzept der Verantwortung auf eine Organisation an. Der Dienst ist die Miete, die wir dafür zahlen, in dieser Welt zu leben, sagte Nathan Alden Tanner. Willis Harman, Mitbegründer der World Business Academy, formulierte seine Ansicht zur Institution der Wirtschaft so: Die Wirtschaft ist zur mächtigsten Institution auf diesem Planeten geworden. Die dominierende Institution muss in jeder Gesellschaft die Verantwortung für das Ganze übernehmen. Die Wirtschaft aber hat keine Tradition dieser Art. Das ist eine neue Rolle, die noch nicht gut verstanden und akzeptiert wird. Man verließ sich von Anfang an auf das Konzept des Kapitalismus und des freien Unternehmertums und ging davon aus, dass die Aktionen der individuellen Unternehmenseinheiten auf die Kräfte des Marktes reagierend und von der unsichtbaren Hand Adam Smiths geleitet schon irgendwie die wünschenswerten Ergebnisse bringen würden. Im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurde jedoch deutlich, dass die unsichtbare Hand ihre Kraft verlor. Sie hing von übergreifenden Bedeutungen und Werten ab, die es nicht mehr gibt. Daher muss die Wirtschaft eine Tradition übernehmen, die sie in der gesamten Geschichte des Kapitalismus noch nie hatte. Gemeinsam die Verantwortung für das Ganze zu tragen. Jede Entscheidung, die getroffen, jede Handlung, die durchgeführt wird, muss im Lichte dieser Verantwortung betrachtet werden.